DVD-Tipp, Making of Heimat von Anja Pohle und Jörg Adolf. Heimat, die Geschichte der Familie Simon aus dem fiktiven Hunsrückdorf Schabach, brachte es im Fernsehen in 30 Teilen von 1982 bis 2004 auf eine Gesamtlänge von 52 Stunden und 8 Minuten. Eine Trilogie. Doch am Ende dieser Trilogie hatte der 1932 im Hunsrück geborene Filmemacher Edgar Reitz immer noch nicht zu Ende erzählt. Denn mit der fast 4 Stunden langen anderen Heimat reist er in das Schabach der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts, Vormärzzeit also, und schrieb hier, so der Untertitel der anderen Heimat, eine Chronik der Sehnsucht. Mit dem Film Making of Heimat beschreiben die beiden Dokumentarfilmer Anja Pohl und Jörg Adolf nun ihrerseits, wie die andere Heimat, eines der Meisterwerke im Kino des Jahres 2013, entstanden ist. Ein Kulturtipp von Hartwig Tegler. Zweifel, Zweifel, Zweifel. Wie soll man nie aus diesen vielen Puzzlestückchen einen Film zusammensetzen? Nagende Zweifel. Nie ist es vorbei, auch nach all den Jahren Filme machen nicht. Jeden Tag müssen Szenen, die schon einmal in der Fantasie Gestalt angenommen hatten, in kleine und kleinste Stücke zerlegt werden. Mit über 80 Jahren kehrt der Filmemacher Edgar Reitz zurück ins Kino mit der anderen Heimat. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht vor dem Einschlafen von meinen nicht realisierten Ideen Abschied nehmen muss. Dreh im Hunsrück, wo in einem kleinen Teil des Dorfes Gehlweiler vor die modernen Fassaden historischer aus der Zeit Anfang des 19. Jahrhunderts aufgesetzt wurden. 77B2, die zweite. Am Anfang von Making of Heimat steht der Regisseur Edgar Reitz stur, ein wenig beleidigt da und kann partout nicht verstehen, warum die Gehlweiler in der Dorfversammlung dem Filmemacher nicht mit großem Enthusiasmus folgen in dem Gefühl, hier an der Entstehung von Großem teilzuhaben. Ist dieser Regisseur sympathisch? Ist überhaupt nicht der Fall. Herr Reitz, wen soll ich denn hier glauben? Unser Ortsbürgermeister oder Ihnen? Was wir inzwischen als Making-of von unzähligen DVDs kennen, PR-Getöse, Lobhudeln über Regisseur und tolle Zeit am Set, all dies findet nicht statt in Anja Pohls und Jörg Adolfs spannender Dokumentation über etwas extrem Mühseliges, das Filmemachen. Casting. Können Sie mir das mal so zeigen, wie das so aussieht? Ja, das Gesicht wird sofort altmodischer davon. Ja. Und dann immer wieder die Zweifel, den richtigen Darsteller für die Hauptfigur zu finden, wissen, dass es nur mit ihm zu einem Film kommen kann. Dann, Zufall, Nicht-Zufall, Glück, taucht im Casting der Medizinstudent Jan-Dieter Schneider auf. Doch das Ahnen, dass er es sein könnte. Sei richtig der Jung, der Schabacher Jung. Diese Ahnung immer noch getragen von Zweifeln. Mit deiner ganzen Träumerei und deiner Schwärmerei. Ton ab. Zögern, zaudern, lavieren, noch keine Zusage, vielleicht aber doch. Jan-Dieter Schneider, unsicher durchaus gegenüber dem Regisseur, aber jetzt ein wenig genervt, nun mal, bitte. Also, es ist mal ganz einfach gefragt, ist das jetzt sicher? Ich kann dir so viel sagen, ich habe ein sehr gutes Gefühl. Und dann ist er es. Der Träumer Jakob Simon aus dieser Vormärzzeit bereit, in die weite Welt nach Brasilien auszuwandern, dargestellt durch den Laiendarsteller Jan-Dieter Schneider. Er ist auch ein alter Ego des Regisseurs. So liest Jan-Dieter Schneider in Making of Heimat die Auszüge aus dem Filmtagebuch von Edgar Reitz. Sobald man einen Schauspieler kennenlernt, fängt die Fantasie zu arbeiten an. Ich schließe die Augen und stelle mir vor, was wird aus der Figur, wenn der betreffende Schauspieler die Rolle spielt. Insgesamt scheint dieser große Regisseur in Anja Pohls und Jörg Adolfs Film durchaus nicht als sympathischer Mensch. Er ist knorrig, besessen von seiner künstlerischen Vision, autoritär, stur. Nichts zählt außer ihm. Michi, es ist alles sehr einfach. Wenn es zwei Begründungen gibt, dann zählt meine. Es ist eh okay. Okay? Es ist eh okay. Sehr einfach ist das. Es ist eh okay. Die Schöpfung eines Films als zermürbender wie auch offensichtlich glücklich machender Prozess, der am Ende unabhängig von den Freuden und den Qualen des Entstehungsprozesses, als Film dasteht, das ist das Wunder. Das Making of Heimat spannend dokumentiert. Und wer sagt, dass ein Filmkünstler ein angenehmer Mensch sein soll? Edgar Reitz bei der Entstehung von Die andere Heimat zu beobachten, ist aber auch ein Vorschlag, etwas zusammenzusehen. Ein Sehnsüchtiger im 19. Jahrhundert, der von der Reise in die freie Weite träumt, und der Filmemacher, der 1962 im Oberhausener Manifest von der Freiheit des Filmemachers träumte und immer noch träumt. Weil ich glaube, dass sich eine Erneuerung oder ein lebendiges kulturelles Leben um den Film herum nur bilden kann, wenn da eine bestimmte Freiheit herrscht und die auch respektiert wird. Und wenn denn so etwas herauskommt wie Die andere Heimat, was wäre dem noch hinzuzufügen?